Ich würde vorschlagen, dass wir dann anfangen, wenn alle einigermaßen Platz gefunden haben und es werden bestimmt vielleicht nochmal Leute später kommen, aber dann irgendwann müssen wir ja mal beginnen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Veranstaltung von Stefan Meritz, das Unbewusste in der kritischen Psychologie. Stefan Meritz werde ich jetzt nicht so riesig vorstellen, außer zu sagen, dass Stefan und ich und einige andere, unter anderem Yannick, in so einer Arbeitsgruppe sind, die heißt Unknown Pressures, Herrschaft, Autorität und das Unbewusste. Wir haben uns vor längerem zusammengesetzt, um diesen Zusammenhang von möglichen Herrschaft, Autorität und dem Unbewussten so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, vor dem Hintergrund so einer gemeinsam geteilten Theorieverständnis von kritischer Psychologie. Und warum mit dem Unbewussten sich beschäftigen, einerseits quasi aus herrschaftskritischer Perspektive die Frage, was hat es so mit so bestimmten Erscheinungsformen von psychischem Leiden auf sich? Kann man da ein irgendwie auch immer geartetes Unbewusstes annehmen, ja oder nein? Und natürlich steht dahinter der Ansatz, Leiden soll nicht sein. Sonst könnte ich mir das ja alles lassen. Und die zweite Frage ist halt, wie Herrschaft jedenfalls in der alltäglichen Lebensführung der Leute sich reproduziert und auch in den Leuten selber irgendwie niederschlägt, verinnerlicht oder inkorporiert. Genau, die kritische Psychologie verweist immer irgendwie auf ein Unbewusstes, setzt das immer mit voraus, aber wenn man so in Texte guckt, hat man häufig den Eindruck, das ist so seltsam unbestimmt oder so wenig. Das kann man gut nachzeichnen, wenn man so die so drei größere Werke anguckt, von Ute Osterkamp's Motivationsbuch, dann von Holzkamp die Grundlegung der Psychologie und von Moritz Macker die Einführung. Man sieht, das ist jetzt kein Marsch, aber der Seitenumfang, der dafür in Anschlag gebracht hat, geht von 300 hin zu 4 oder so. Dann könnte man sich fragen, woran liegt das oder muss da mehr gemacht werden oder so? Und wir haben gedacht, wir gehen nochmal zurück auf Los und schauen uns nochmal an, was Ute Osterkamp damals gemacht hat. In ihren beiden Motivationsbänden, beziehungsweise im Motivationsband 2, der einen Großteil sich darauf verwendet hat, die Freudsche Psychoanalyse zu rekonstruieren. Entsprechend wird Stefan jetzt in seinem Vortrag probieren, Ute Osterkamps Freud-Rekonstruktion zu rekonstruieren. Das soll heißen, es geht in dieser Veranstaltung nicht darum, um die richtige Freud-Interpretation und ob Stefan Meritz jetzt Ute Osterkamp richtig rekonstruiert. Und sondern es geht darum, einen Gedankengang nachzuzeichnen, wie eine bestimmte Theorie, in dem Fall die kritische Psychologie, sich bei einer Fragestellung, nämlich gibt es sowas wie ein Unbewusstes, auf eine bestehende Theorie bezieht, in dem Fall die Freudsche Psychoanalyse, und die quasi so probiert zu kritisieren und weiterzuentwickeln. Das nennt sich dann Reinterpretation oder Reformulierung in der kritischen Psychologie. Also es ist kein drauf rumbächen, alles scheiße, sondern zu wissen, da scheint irgendwas drinnen aufgehoben zu sein, ein bestimmter Erkenntnisgehalt, hat aber mehrere Verkürzungen. Wir haben andere Ansätze und wie kann man das so aufeinander beziehen, dass man quasi das in der einen Theorie liegende Wissen in Begriffen der neuen Theorie fasst und damit noch eine andere Form von Erkenntnis gewinnen. Andere Form von Erkenntnis am Ende, also mehr Erkenntnis rausbekommt, als man meint, die in der freudischen Psychoanalyse liegt. Entsprechend, da ich jetzt auch moderiere, werden wir so machen, dass wir Rückfragen sind, auch während des Vortrags, aber ich würde abmoderieren, wenn es dann darum gehen würde, nee, Freud hat doch eigentlich das und das gesagt. Darum soll es ja einfach nicht gehen. Weil dann kommen wir zum 100.000 und man könnte auch sagen, ja, nach Freud kommen ja noch 1000 andere Leute in der Psychoanalyse. Ja, das ist richtig, das wollen wir auch überhaupt nicht ignorieren. Aber das würde das komplett sprengen. Fokus ist Freud-Rekonstruktion von Ute Osterkamp, wie Stefan das jetzt rekonstruieren wird, um zu gucken, gewissermaßen einen Gedankengang zu folgen und eine Entwicklung nachzuvollziehen. Ob man das sinnvoll findet oder nicht, kann man ja danach können wir gemeinsam diskutieren. Und im Anschluss wird Stefan dann auch den Bogen zu diesem zweiten Werk schlagen, zur Grundlegung der Psychologie von Klaus Holzkamp. Und gucken, wie da das Unbewusste verhandelt wird. Ob da das quasi noch das Gleiche ist oder ob sich da was verschoben hat in dann anderen Begrifflichkeiten. Das heißt, Zwischenfragen sind jederzeit möglich. Diskussionsfragen schieben wir einfach ans Ende zur gemeinsamen Diskussion. Okay. Dann steige ich gleich mal ein. Die Linie Motivationsforschung bis zur Grundlegung versuche ich nachzuzeichnen. Die Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse ist zentral für die Entwicklung der kritischen Psychologie. Warum? Weil kritische Psychologie und Psychoanalyse, was sie verbindet, ist der Subjektansatz. Das subjektorientierte Herangehen Allerdings war die kritische Psychologie oder die Kolleginnen und Kollegen, die es damals entwickelt haben, immer ein bisschen nervös, wenn sozusagen Subjekttheorie und Psychoanalyse gleichgesetzt wurde. Es gab nämlich auch viel Kritik daran und das Ziel war, eben diese Gleichsetzung aufzubrechen und zu sagen, wir formulieren eine Subjekttheorie, ein subjektorientiertes Herangehen, was die Probleme, Problematiken der Psychoanalyse aufheben kann. Die wichtigsten Punkte sind die Zurückweisung der Trieblehre. Ich werde da gleich noch drauf kommen, wieso und warum und was das Triebmodell eigentlich ist. Die Reformulierung des Konfliktmodells, so wie es in der Psychoanalyse angelegt ist. Und damals formuliert die Entwicklung kritisch-psychologischen Persönlichkeitstheorie und Therapiekonzepte. Tatsächlich gab es damals den Anspruch oder die Vorstellung, es könne sowas geben wie eine kritisch-psychologische Therapiekonzeption. Das wird heute anders diskutiert. Freud wird von Ute Osterkamp und von der kritischen Psychologie, von Morus habt ihr das auch gehört, als unbestechlicher Denker anerkannt. Das heißt, der wird in seiner Radikalität des Hinterfragens von auch eigenen Überlegungen, die er immer wieder gemacht hat und daraus auch Gedankengänge, die er begonnen hat, konsequent zu Ende zu führen, darin wird er anerkannt, wie problematisch diese Gedankengänge dann auch immer sind. Also er stößt dann selber auf Punkte, wo er selber Unwohlsein verspürt. Also wenn ich jetzt meinen Gedanken, den ich so anfange, zu Ende führe, da komme ich in komische Gefilde, aber ich muss sagen, wenn ich konsequent bin, muss ich diesen Gedankengang gehen und geht ihn dann auch. Und kommt dann zum Teil auf problematische Punkte, die kriegen wir vielleicht noch raus. Aber darin liegt genau das Unbestechliche von Freud sozusagen, was anerkannt wird. Die Freudsche Psychoanalyse ist nicht ein monolithisches Ding, was dasteht und als solches darstellbar ist, sondern hat Phasen durchlaufen, wie wahrscheinlich alle größeren Theorien, die entwickelt wurden, Phasen durchlaufen. Und die versuche ich ein bisschen nachzuzeichnen. Die sogenannte Metapsychologie ist ein Begriff, der auch, glaube ich, hier auf der kritischen, auf der Ferienuni mit eingebracht wurde. Die Metapsychologie ist sozusagen, soll das kategoriale Fundament der Psychoanalyse fassen. Also die Grundbegriffe, mit denen menschliches Verhalten, Leiden, Unbewusstes analysierbar sind. Und da gibt es drei Aspekte, die ich auch vorstellen werde. Das sogenannte ökonomische Prinzip, die Dynamik und die Topik. Ich komme auf die zu sprechen, deswegen erkläre ich die dann im Kontext. Jetzt erste Phase von der Entwicklung des psychoanalytischen Modells. Trieblehre. Freud geht davon aus, es gibt Ich-Triebe und Sexualtriebe. Die Ich-Triebe haben zu tun mit der Selbsterhaltung und gründen in organischen Defiziten. Also sowas wie Hunger als organisches Defizit, was ausgeglichen werden will. Das ist eine homöostatische Sichtweise, das heißt das Streben nach einem Gleichgewichtszustand. Der Organismus strebt danach, diese Ungleichgewichte auszugleichen. Diese Vorstellung, das Streben nach Ausgleich von Ungleichgewichten, durchzieht die Freudsche Lehre, wie wir noch sehen werden. Dann die Sexualtriebe, Lustgewinnung aus erogenen Zonen und die dann eingeteilt später in Phasen, orale, habt ihr sicher schon gehört, orale, anale, phallische, genitale Phase. Libido, also ich stelle so ein paar zentrale Begriffe vor, Libido als psychisch-sexuelle Energie der Sexualtriebe. Objektbesetzung, ein zentraler Begriff, wenn die Libido auf Objekte ausgerichtet wird, wobei unter Objekte verstanden werden, nicht Gegenstände unbedingt, sondern auch andere Personen, die ich zu Objekten meiner Libido mache. Fixierung, ein Begriff, der soll Stagnation von Entwicklung fassen. Die Steigerung sozusagen von Fixierung wäre dann die Regression, der Rückfall in frühere Stadien. Also dieses Entwicklungsmodell, verschiedene Phasen, orale, anale, phallische, genitale Phase zu durchlaufen, ist eben nicht einfach gesetzt, dass alle Menschen dort durchgehen nach Freud, sondern es kann immer wieder auch zu Stagnation oder Rückfällen kommen. Die Libido kann sublimiert werden, also sexuelle, psychisch-sexuelle Energie kann umgesetzt werden in nicht-sexuelle Aktivitäten. Das ist ein wichtiges Motiv, was auch später, was hier unten schon steht, was für Freud die Voraussetzung ist, dass es überhaupt zu einer schöpferisch-produktiven Tätigkeit zu einer Gesellschaft, Vergesellschaftung von Menschen kommt, kommen kann. Dass also Libido, sexuelle Energie umgesetzt werden kann in andere Aktivitäten. Zielhemmung ist die sexuelle Energie, die von den Trieben ausgeht, nicht unmittelbar umzusetzen, nicht den unmittelbar nachzugehen, sondern zu hemmen, was wiederum die Voraussetzung ist, so Freud, für Kulturentwicklung. Würden wir also immer unserer Libido nachgehen, sie sofort umsetzen, gäbe es keine Möglichkeit, andere Aktivitäten zu machen, sondern wir wären durch unsere Sexualtriebe bestimmt und könnten eben keine Kultur entwickeln. Also sowas wie Einschränkung, Hemmung, Beschränkung, Triebhemmung, Voraussetzung für andere Aktivitäten, Voraussetzung für Vergesellschaftung. Zweite Phase, Narzissmus und ökonomisches Prinzip. Das Sexualitätskonzept, was schon am Anfang eine sehr prominente Stellung hatte, wird jetzt ausgeweitet und unterschieden zwischen Ich-Libido und Objekt-Libido, also Selbstliebe und Liebe, die nach außen gerichtet ist, auf Objekte oder an eben andere Personen. Jetzt kommt das ökonomische Prinzip. Das basiert darauf, dass auf der Annahme, dass die libidinöse Energie, also die psychisch-sexuelle Energie, im Betrag immer konstant ist. Wieder dieses Gleichgewichtsdenken. Es ist im Betrag immer konstant. Und das Bestreben des Organismus ist genau diese sozusagen Konstanz immer wieder herzustellen und, diese, und das Gleichgewicht. Unlust entsteht jetzt dann, wenn es zu einer Stauung von Ich-Libido kommt. Also wenn genau der Organismus aus dem Gleichgewicht gebracht wird, dadurch, dass Ich-Libido zunimmt und die jetzt ausgeglichen werden will, zum Beispiel durch Objektbesetzung. Und ich habe es jetzt in Klammern geschrieben, sich verlieben. Also die Liebesenergie auf jemanden anders zu richten. Ein Objekt damit zu besetzen. Das ist der Begriff, den er verwendet, Objektbesetzung. Auf der anderen Seite die Selbstliebe, die nennt er narzisstische Ich-Libido, also sowas wie egoistische Selbstbezogenheit, Selbstliebe. Und daraus leitet er jetzt Prinzipien ab. Das Lustprinzip, was vor allen Dingen in der frühen Kindheit auftritt, ist die, beschreibt er als Grundtendenz zur Vermeidung von Unlust durch Abbau von Spannungen. Also Vermeidung von Ungleichgewichtszuständen, die Unlust, einen Unlustzustand hervorrufen, dadurch, dass die Spannungen abgebaut werden, was wiederum Lust hervorruft. Also sozusagen der Ausgleich, das Streben nach Ausgleich, ist ein Vorgang, der lustvoll ist. Aber das Ziel ist, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Dem steht das Realitätsprinzip entgegen, also in der späteren Entwicklung, das ist sozusagen komplementär zum Lustprinzip. Also genau die unmittelbare Libido zu hemmen und in andere Aktivitäten umsetzen zu können. Sich mit den Realitäten der Welt auseinanderzusetzen, deswegen Realitätsprinzip. Nicht den Trieben der Ich-Libido sofort nachzugeben, sondern sie zu hemmen. Primärvorgang und Sekundärvorgang sind jetzt die Begriffe für eben genau dieses freie Abströmen lassen der Libido, Triebabfuhr, dem Nachgeben und Sekundärvorgang, die Energie an Objekte zu binden, also umzusetzen durch Hemmung und Objektbesetzung. Trauma ist jetzt ein Zustand, wenn es nicht gelingt, diese freie Energie in irgendeiner Form zu binden. Also eine Situation der Überflutung von überschüssiger Energie, die nicht umgesetzt werden kann und den Organismus traumatisch belasten kann. Das ist der Traumabegriff bei Freud. Ihr seht, ich gehe sehr schnell durch, weil es ist sehr viel Inhalt. Ich kann nicht so ausführlich darauf eingehen, sondern versuche das an zentralen Begriffen vor allen Dingen festzumachen, wie sich die Theorie entwickelt hat. Jetzt dritte Phase, Todes- und Lebenstriebe. Freud nennt das selber eine weit ausholende Spekulation. Das ist eines dieser Beispiele, wo er sozusagen konsequent zu Ende denkt. Ein Trieb wäre also dem belebten Organ, dem belebten organischen innewohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustands. Und der frühere Zustand ist das Nichtleben. Also ein innerer Drang, wieder zum Zustand des Ausgleichs zu kommen, nämlich dem Tod. Er macht daraus dann dieses Paar von Todestrieben und Lebenstrieben. Zitat, das Ziel allen Lebens ist der Tod. Also wieder der Ausgleich. Er verortet also die Triebe nicht nur in der aktuellen Lebensspanne des Individuums, sondern macht immer wieder phylogenetische Überlegungen und Grundüberlegungen. Argumentiert also, dass das, was bei uns als Triebe auftritt, sich phylogenetisch entwickelt haben muss in der Auseinandersetzung mit den Problemen in der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte. Der Lebenstrieb ist für ihn jetzt die Kombination aus Selbsterhaltungstrieben und Sexualtrieben, also was in der ersten Phase noch getrennt war. Das ist interessant, weil sozusagen mit Leben und Tod, so nennt das Ute Osterkamp, Freud ein dialektisches Prinzip einführt, weil jetzt diese beiden Tendenzen, das sind so Tendenzen, die einen streben eben zum Leben, die anderen zum Tod, zur Auflösung, sich in einen dynamischen Prozess bringen und dabei Neues hervorbringen. Nirvana-Prinzip wird jetzt eben diese Tendenz des Todestriebs genannt, Lustprinzip, der Anspruch der sexuellen Energie, der Libido, und Realitätsprinzip, dort schlägt sich dann die Außenwelt nieder, dort kommt es dann, muss es dann zur Hemmung der Triebe kommen. Und aus diesen Gegensätzen werden viele psychische Prozesse heraus erklärt. Kritik von Ute Osterkamp. Sie sagt nun, dass die Setzung eigenständiger Triebe spekulativ ist, also aus dem Ärmel geschüttelt. Und diese Triebe sind jetzt so gefasst, dass die so eine Art Eigenleben haben, denen das Individuum gegenübersteht. Bei Freud geht es eigentlich, sagt Ute, nicht um das Schicksal der Person, sondern um das Lebensschicksal der Triebe. Das heißt, die Triebe werden von den wirklichen Lebensnotwendigkeiten abgetrennt gesehen, durchlaufen ihr eigenes Schicksal und bestimmen dann auch den Prozess der Entwicklung des Individuums. Dieses Triebkonzept ist homöostatisch gefasst. Ich-Triebe werden jetzt, wie schon gesagt, aus Gewebedefiziten erklärt. Ein Zitat von Freud: Es geht um die Aufhebung des Reizzustands an der Triebquelle. Also da, wo Ungleichgewichte entstehen, meinetwegen ein physisches Ungleichgewicht wie Hunger oder so, dort muss es befriedigt werden, ausgeglichen werden. Wie ich jetzt auch schon andeutete, greift er immer wieder auf phylogenetische Erklärungen zurück und benutzt dabei ja das auch schon zu seiner Zeit überholte Konzept von Lamarck. Darwin war damals schon, als Freud lebte, hatte sich wissenschaftlich durchgesetzt, das darwinsche Evolutionskonzept, und Lamarck war vorher sozusagen und war damit überholt. Der ging davon aus, dass Eigenschaften während der Lebensspanne erworben werden und die schlagen sich dann phylogenetisch nieder. Könnte man heute nochmal diskutieren mit epigenetischen Aspekten, aber das führt jetzt zu weit. Damals war das auf jeden Fall eine Theorie, die eigentlich überholt ist, aber Freud hat gesagt, ich brauche Lamarck, ich brauche die Annahme, dass erworbene Eigenschaften in der Phylogenese, also in der Stammesgeschichte, sich genomisch niederschlagen und dann sozusagen in der jeweiligen aktuellen Lebensspanne als Triebe wieder präsent werden und ihre Wirkung entfalten. Ute kritisiert jetzt, dass alle nicht homöostatischen Überlegungen, also alles, was nicht mit Ausgleich von organismischen Zuständen zu tun haben, dass die ausgeblendet werden. Sie nennt dort insbesondere das Neugier- und Explorationsverhalten von Tieren und sagt, diese ganze Linie des Neugier- und Explorationsverhaltens bis hin zu der Entwicklung der produktiven Bedürfnisse, also von der Erkundung der Umwelt bis hin dann bei Menschen zur Gestaltung und Herstellung von Welt. Diese ganze Linie, die ist in der Freudschen Psychoanalyse nicht vertreten. Die kann auch nicht gedacht werden in dieser Gleichgewichtssicht. Sie würdigt die Triebdialektik, wie ich es schon genannt habe, aber sagt eben, die Bedürfnisse sind eigentlich in der Fassung bei Freud nicht wirklich darstellbar. Vor allen Dingen die bewusste kooperative Vorsorge, eigentlich einen Prozess, der ja aus dem Ungleichgewicht rausführt, weil es gibt keinen unmittelbaren Anlass, ein Ungleichgewicht auszugleichen und aus dem heraus ich jetzt Vorsorge erklären könnte. Das geht nicht. Deswegen kann Freud auch sowas wie die bewusste kooperative Vorsorge durch Herstellung von Lebensbedingungen und die Bedürfnisgrundlage dessen nicht wirklich fassen. Die ist nicht darstellbar. Damit ist die Bedürfnisgrundlage individueller Vergesellschaftung und Entfaltung von Persönlichkeit nicht aufklärbar auf Grundlage der Psychoanalyse. Das ist ja eine, ich kann das jetzt nicht machen, ich muss das ein bisschen voraussetzen in der kritischen Psychologie, so eine Grunderkenntnis, dass es eine sinnlich vitale und produktive Bedürfnisse gibt, das heißt auch eine Bedürfnisgrundlage für die individuelle Vergesellschaftung und die Entfaltung der Persönlichkeit. Kurz, die menschliche Spezifik der Bedürfnisse ist in der Psychoanalyse prinzipiell verfehlt, weil sie den ganzen Aspekt der Produktivität und des Herstellens von Lebensbedingungen nicht fassen kann. Triebe sind eben selbst ungesellschaftlich und weltabgewandt. Die haben nichts mit, keinen Weltbezug, sondern sind in sich sozusagen eingeschlossen. Und die Annahme jetzt, trotzdem muss ja Freud erklären, wie kommt es trotzdem zu Vergesellschaftung und Sozialität, die Annahme der Entstehung von Sozialität wird jetzt aus der Hemmung der Sexualtriebe erklärt. Das hatte ich vorher dargestellt. Die müssen gehemmt werden, um dann die Energie für andere produktive, realitätsbezogene Prozesse freizusetzen. Ute sagt, das kann man so nicht sagen, das ist nicht richtig, sondern die soziale Verbundenheit entsteht aus der Entfaltung der Bedürfnisse, der produktiven Bedürfnisse und der gemeinsamen Zielsetzung zur kooperativen Vorsorge und Herstellung der Lebensbedingungen. Das ist die Sicht der kritischen Psychologie. Soziale Beziehungen würden nur unter dem Aspekt der Konsumption und damit der Abhängigkeit gefasst. Also bei Freud ist nie die Frage, wo kommt das eigentlich her, was wir zum Beispiel konsumieren, und niemals der Produktion. Der Produktionsaspekt ist sozusagen der Freiheitsaspekt, weil darin eben die Möglichkeit steht, sich von Abhängigkeit grundsätzlich zu befreien, indem man Vorsorgebedingungen herstellen kann und nicht nur etwas nimmt, was da ist, was vorfindlich ist. Sie sagt, es besteht ein falsches Ausschließungsverhältnis zwischen emotionaler Weltzuwendung und eigener emotionaler Erfülltheit. Also hier bei Freud wird ein Gegensatz aufgebaut. Emotionale Weltzuwendung setzt Hemmung voraus, setzt sozusagen eigene Eingeschränktheit, Zurücknahme voraus. Und Ute sagt, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Die emotionale, erfüllte Weltzuwendung ist dann gegeben, wenn auch die eigene emotionale Erfülltheit gegeben ist. Wenn also die produktiven Bedürfnisse unbeschränkt entfaltet werden können. Dass sie das unter kapitalistischen Bedingungen nicht können, ist dann eine Frage der Formspezifik der Gesellschaft, in der wir leben. Aber grundsätzlich ist dieser Zusammenhang positiv bestimmt und nicht negativ wie bei Freud. Gleichzeitig ist es kein Zufall, dass Freud zu diesen Annahmen kommt, sondern sie sagt, diese Aussagen, die Freud macht, spiegeln tatsächlich bestimmte einschränkende Lebensumstände wider. Also die spiegeln auch die Realität, die Lebensrealität, wie sie Freud damals dann versucht hat zu fassen, theoretisch, auch in gewisser Weise wider. Also unter kapitalistischen Bedingungen, wenn Menschen real eingeschränkt sind und sich zurücknehmen müssen, ihre Bedürfnisse beschränken, um in der damaligen Gesellschaft etwas zu werden oder so. Wenn das dann theoretisch als allgemein menschlich ausgegeben wird, dann passiert ein Fehler, dann wird eine spezielle Erscheinung unter konkreten historischen Bedingungen im damaligen Kapitalismus zu etwas Allgemeinmenschlichen verkehrt. Zitat, Ute: Da für die Psychoanalyse die Ziele der Triebe außerhalb der gesellschaftlichen Entwicklung in den Trieben selbst liegen, kann der wahre Charakter der Gesellschaftlichkeit der Bedürfnisse von ihr niemals begriffen werden. Hat eben keinen Bezug zur Welt. Jetzt kommen wir zur Topik und Dynamik. Topisch heißt einfach räumlich, ein räumliches Modell, wie sich verschiedene Instanzen zueinander stellen. Es gibt zwei topische Modelle, ich will eigentlich nur auf das zweite eingehen, wahrscheinlich auch das bekanntere. Das erste topische Modell verwendete die Begriffe Unbewusstes, Vorbewusstes, Bewusstes und das zweite Modell dann das bekannte Ich, Es und Über-Ich. Auf das will ich jetzt kurz eingehen. Es, was ist Es? Das ist die unbewusste Basis der Persönlichkeit, das ist die älteste Instanz, also phylogenetisch betrachtet die älteste Instanz und unsere biotische Grundlage. Darin spiegeln sich die infantilen Triebwünsche wieder, die aber von Freud als lebenslang konstant gefasst werden. Also wenn die einmal so sind, sozusagen konfiguriert wurden, dann sind die lebenslang auch so konstant vorhanden. Und das Es meldet sich sozusagen mit seinen Triebansprüchen immer wieder und fordert das Ich auf, damit umzugehen. Es ist immer, werdet es sehen, die drei Instanzen, die kommunizieren immer miteinander. Das Es sagt was zum Ich und das Ich macht dann da und dann kommt das Über-Ich und so. Das ist das, was sozusagen vorhin das Zitat zeigen sollte. Es geht nicht so sehr um die Person, sondern darum, was die Triebe in der Person machen miteinander. Das Es ist das einzige Energiereservoir, das Ich und Über-Ich, diese beiden anderen Instanzen, die brauchen die Energie vom Es. Lustprinzip-Primärvorgang, hatte ich vorhin dargestellt, heißt eben, dass es strebt danach nach direkter Befriedigung und Abfuhr der Triebenergie. Das es ist so die energetische Grundlage. Yes. So, ich, was ist jetzt das Ich? Das Ich ist Differenzierungsprodukt des es und das entscheidende Teilsystem ist die Wahrnehmung. Also das Ich hat dann den Kontakt zur Außenwelt. Es geht im Ich darum, Inhalte zu synthetisieren und zusammenfügen, seelische Vorgänge zu vereinheitlichen. Es ist der Ort der Vernunft und Besonnenheit, Zugang zur Motilität, also Bewegung. Hier spielt das Realitätsprinzip sozusagen die erste Rolle, also die Abwehr von Triebansprüchen aus dem S. Das S sagt immer, hier befriedige mich, Triebabfuhr, und das Ich sagt, halt, nicht sofort, sondern erstmal Hemmung und ich muss anderes tun. Ich muss mich mit den realen Lebensverhältnissen auseinandersetzen und dazu muss ich die Energie des S, Triebenergie, hemmen. Abwehr kommt jetzt ins Spiel. Dieser Konflikt zwischen den Ich- und Es-Trieben kann nun auf unterschiedliche Weise bewältigt werden. Ich kann die Energie vom Es ausgehend abwehren, ich kann die Triebenergie leugnen, die existiert nicht, ich stelle die zurück und so weiter, aber damit wird der Konflikt, der genau in diesem Widerspruch zwischen Ich und Es auftritt, der sich dort zeigt, der Konflikt, den dieser Mensch hat und der von diesen Trieben ausgeht, der wird konserviert. Das ist eben eine sehr zentrale Überlegung, ein sehr zentraler Gedankengang, da das ja innere Instanzen sind, das werden wir später noch mit dem Über-Ich kriegen, da das innere Instanzen sind, kann ich die nicht betrügen. Ich kann sie zwar hemmen, ich kann sie verdrängen, ich kann sie leugnen, aber sie bleiben da und damit als Energie, als Antrieb, ich kriege die nicht weg. Im Unterschied zu äußeren Instanzen, wo ich sagen kann, ich gucke da nicht mehr hin, dann ist es für mich nicht da. Dieses geht mit den Trieben nicht. So, diese Abwehrvorgänge, auf die ich gleich noch mehr kommen könne, sind teilweise eben unbewusst. Jetzt kommt Angst ins Spiel, die Angsttheorie. Die Bedrohung des Ich vor antizipierter, also geahnter Hilflosigkeit, nennt Freund Realangst, also in der wirklichen Welt mit Ansprüchen, die ich nicht bewältigen kann oder eben mit den Triebansprüchen des Es nicht klarkomme. Das nennt er dann neurotische Angst. Dieses Realangst-neurotische Angstverhältnis wird noch eine Rolle spielen. Okay, Freud unterscheidet ähnlich wie die kritische Psychologie zwischen automatischer Angst und Angstsignal oder in der kritischen Psychologie ist das manifeste Angst und Angstbereitschaft. Also Angstbereitschaft als einen Hinweis auf eine Situation, die Angst macht, die aber noch nicht ein Zustand der Handlungsunfähigkeit ist, was dann als manifeste Angst gefasst ist. Und auch diese Unterscheidung macht Freud und die spielt auch noch eine Rolle. Jetzt über ich, die dritte Instanz, die kann man so grob in zwei Teile unterteilen, nämlich das Gewissen und das Ich-Ideal. Gewissen und Ich-Ideal. Ich-Ideal also im Wortsinn ein Ideal, nach dem ich mich ausrichte, nachdem ich streben kann. Entsteht im dritten bis fünften Lebensjahr aus dem Untergang des Ödipus-Komplexes. Ödipus-Komplex ist so ein libidinöses Dreieck zwischen Vater, Mutter und Kind. Habt ihr sicher schon gehört, wenn sich das Kind dann in wechselseitig, je nach Geschlecht, Vater oder Mutter verliebt und dann dies wiederum dazu führt, dass das Kind schlechtes Gewissen hat oder die Eltern strafend und versagend eingreifen und aus dieser Konstellation entstehen Konflikte, die dann dazu führen, dass genau diese Gewissensangst zum Beispiel im Über-Ich sich verankert. Also Schuldgefühle, Gewissensängste, zum Beispiel eben bei sexuellen oder aggressiven Strebungen gegenüber den Eltern, weil ja dann zum Beispiel, wenn der Knabe sich in die Mutter verliebt, dann aber ja der Konflikt mit dem Vater da ist, sozusagen als Konkurrent. Angst vor der Autorität kann jetzt eben heißen, also der Vater könnte ja jetzt intervenieren zum Beispiel, Angst vor Autorität hat jetzt zwei Möglichkeiten. Ich verzichte darauf, aus Angst eben vor dieser äußeren Autorität, oder das Über-Ich selber reguliert und greift sozusagen ein und sagt über das Gewissen, das ist nicht moralisch zulässig. Das kannst du nicht machen. Wobei diese Prozesse durchaus ja Gedankenprozesse sind. Und die Angst vor der äußeren Autorität kann ich ja wirklich tatsächlich abwenden, indem ich meinen libidinösen Strebungen als Kind sozusagen nicht nachgehe, sondern darauf verzichte. Aber dass ich diese Gedanken habe, dass ich diesen libidinösen Bezug auf einen Elternteil habe, die kann ich vor dem Über-Ich nicht verbergen. Das heißt, das Über-Ich kriegt das alles mit sozusagen, und das bedeutet, ich muss mich selber oder das Über-Ich dann als Instanz muss mich für diese verwerflichen Bestrebungen bestrafen. Und das ist das Schwierige dieser inneren Instanzen, die sind halt immer präsent, während ich das, was außerhalb passiert, durch Handlungen auch verändern kann. Der Gegensatz dazu ist der Stolz auf Triebverzicht. Also wenn es mir gelingt, den Trieb zu bändigen und umzusetzen, Ersatzbefriedigung zu gewinnen, Ersatzbefriedigung zu finden, Lustgewinn zu erzielen, dann ist das auch eben der Gegensatz zu den Bestrebungen, den libidinösen Bestrebungen nachzugehen. Freud sagt nun, das ist ein allgemeinmenschlicher Konflikt, ein Urkonflikt und der Anfang von Religion, Sittlichkeit, Gesellschaft und Kunst. Das hatten wir schon, Voraussetzung für Kultur, dass eben diese Triebe zurückgedrängt werden und auch der Kern aller Neurosen. Also in diesen Verzichts- und Hemmungsbestrebungen liegt die Quelle von Neurosen. Freud nennt das auch die drei Zwingherren, die dort existieren, nämlich Außenwelt, Über-Ich und Es. Zitat: Wenn das Ich seine Schwäche einbekennen muss, bricht es in Angst aus. Realangst vor der Außenwelt, Gewissensangst vor dem Über-Ich und neurotische Angst vor der Stärke der Leidenschaften im Es. Also diese drei Quellen von Angst. Ute sagt jetzt, das sei eine metaphysisch-essentialistische Fehldeutung von Trieben. Also essentialistisch bedeutet, dass da Wesenseinheiten, Seinszuschreibungen gemacht werden, die so nicht haltbar sind. Es gibt sozusagen diese Art von Trieben nicht. Es gibt diese Instanzen nicht und die wären auch nicht bestimmbar. Und vor allen Dingen gibt es sie nicht als Grund von Konflikten, als Ursache von Konflikten. Sondern die Konflikte kommen aus der wirklichen Welt. Bei Freud, sagt sie, sind die Konfliktkonstellationen im Prinzip immer gleich. Die maßlosen Triebanforderungen des Es, wo die ganze Energie herkommt, versus die objektiven Außenanforderungen, die dem Ich immer signalisieren, du musst deine eigenen Es-Energien unter Kontrolle bringen, hemmen, um in der Gesellschaft klarzukommen. Oder kürzer gesagt, habt ihr vielleicht auch schon gehört, bedürftiges Individuum auf der einen Seite, triebgesteuertes bedürftiges Individuum, versus die versagende Gesellschaft, die genau diese Triebrealisierung nicht zulässt. Diese Dualität findet man auch bei späteren psychoanalytischen Theorien dann in irgendeiner Form, auch abgeschwächt zum Teil, umformuliert immer wieder. Die Gesellschaft ist als versagende Bedürfnisse unterdrückende Instanz präsent. Das passt natürlich nicht zu der kritisch-psychologischen Sichtweise. Abwehr ist jetzt immer die Ausklammerung, Verkennung, Umdeutung der Aspekte, die die Unvereinbarkeit der Triebwünsche des Es mit den Erfordernissen der Außenwelt zeigen könnte. Also genau diese Hinweise, dass das nicht zusammenpasst, die müssen abgewehrt werden, um gehemmt werden, verdrängt werden, um mit seinem Leben klarzukommen. Weil die Triebe sagen, Triebabfuhr, Lustgewinn, Herstellung des Gleichgewichts, aber die Außenwelt lässt das nicht zu. Dieser Konflikt muss irgendwie bewältigt werden und eine Bewältigungsform ist die Abwehr. Da ist der Kern des Konfliktmodells angelegt. Ute kritisiert, dass damit auch die Berechtigung von Angst als Hinweisgeber auf reale Konflikte und Bedrohungen negiert wird, geleugnet wird, sondern dass das nicht genutzt wird, keine positive Möglichkeit hat, also nicht als emotionaler Hinweis auf Handlungsnotwendigkeiten gewertet wird. Zusammengefasst, es geht um eine falsche Verallgemeinerung, Universalisierung von Konflikten zwischen Bedürfnissen und Realitätsanforderungen. Ganz, ganz allgemein. Also im psychoanalytischen Modell ist sozusagen die Übereinstimmung von Bedürfnissen und Realität eigentlich so nicht denkbar. Oder eben eine Gesellschaft nicht denkbar, vorstellbar, in der die Bedürfnisse nicht unterdrückt werden, sondern die Gesellschaft als solche ist die bedürfnisunterdrückende Instanz. Kritik weiter. Das Inzest-Tabu ist gefasst als eine Bedingung dafür, dass Kultur überhaupt möglich ist, und Ute kritisiert nun, dass diese Annahme nicht haltbar ist. Also Inzest-Tabu, dass eben der Knabe keine Beziehung zu einem Elternteil oder das Mädchen keine Beziehung zu einem Elternteil hat, dass das mit einem Tabu belegt werden muss, um die Triebe, die darin sich ausdrücken, zu unterdrücken, was wiederum die Voraussetzung für Kulturentwicklung ist. Diese Annahme ist nicht haltbar. Okay, individuelle Vergesellschaftung, die sich ja darin ausdrückt, das ist ja ein Modell von individueller Vergesellschaftung, sagt Ute nun, ist als durch das Über-Ich als Vertreter der Gesellschaft vermittelter Prozess kriterienlos undurchschaubarer, perfektionierter Selbstunterdrückung individueller Bedürfnisse. Also das Über-Ich ist die Instanz, die aber eigentlich nicht genau nach Kriterien bezogen auf die reale Welt mit den realen Anforderungen fungiert, sondern als Gewissensinstanz, die aber letztlich für eine Selbstunterdrückung, Hemmung, Zurückdrängung von Trieben sorgt, die die Voraussetzung dafür sind, dass Menschen in Gesellschaft funktionieren können. Das Über-Ich ist also permanent notwendig, um das Es, die Triebe zurückzudrängen, damit ich mich vergesellschaften kann. Also Vergesellschaftung ist ein Prozess der Unterdrückung, der Selbstunterdrückung. Das kritisiert sie. Gesellschaft erscheint hier als verselbstständigte Weseneinheit und fremde Macht schlechthin. Damit sind nicht thematisierbar, hatte ich schon gesagt, spezifische Herrschaftsverhältnisse, die historisch entstanden sind und auch veränderbar sind, vergehen können, überwinden lassen etc. Deswegen dieses der Gesellschaft. Gesellschaft wird als solches, als triebunterdrückende Instanz gefasst. Dann jetzt ein kleiner Schwenker, Sozialisationsforschung, die ja auch hier, wo es ja auch noch einen Workshop zu gibt, dort wird weiter von der triebunterdrückenden Funktion von Gesellschaft ausgegangen und dem wird dann äußerlich hinzugefügt eine Kapitalismuskritik. Anstatt konsequent eben genau eine Trennung zu machen zwischen der Hergestelltheit von gesellschaftlichen Verhältnissen überhaupt und immer durch Menschen und der Art und Weise, wie das getan wird, ob in herrschaftlichen Verhältnissen oder nicht, wird hier eben äußerlich dann Kapitalismuskritik, vor allem im Zuge natürlich der Post-68er, hinzugefügt. Und auch Lorenzer, ein Vertreter dessen, ist eben in diesem Gegensatzmodell noch gefangen. So, jetzt gehen wir über zum kritisch-psychologischen Konfliktmodell. In der damaligen Zeit, ihr müsst euch jetzt mal gedanklich in die 70er Jahre versetzen, ganz andere Zeit und ganz andere Diskurse und so. Wenn man auch das Buch heute liest, von der Sprache her klingt es sehr nach 68 und danach, finde ich. Und in dieser Zeit ist eben auch Otto Osterkamps Motivationsforschung 2 und die ganze Kritik an Freud und die Entwicklung des kritisch-psychologischen Konfliktmodells entstanden. Wie ist das nun gebaut? Otto unterscheidet zwischen einem allgemeinen Konfliktmodell des gesellschaftlichen Menschen und einer Konkretisierung für bestimmte Lebensverhältnisse. Also sie sagt, Menschen als solche haben immer Konflikte und dafür brauchen wir ein Konfliktmodell. Sie abstrahiert oder sie sagt, macht die Aussage, wir können davon abstrahieren, dass es eine spezielle Form gibt, sondern können auf einer ganz allgemeinen Ebene tatsächlich ein Konfliktmodell machen. Das ist etwas, was später anders gefasst wurde, aber damals war noch so diese Trennung zwischen eben der allgemeinen Gesellschaft, die es als solche ja nie gibt, es ist nur eine theoretische Überlegung, und der konkreten historischen Form, zum Beispiel Kapitalismus. Sie verwendet Begriffe, die auch später fallen gelassen werden, wie zum Beispiel der Begriff der Individualitätsform. Die Individualitätsform ist gefasst als Vermittlungsinstanz zwischen den gesellschaftlichen und individuellen Lebensnotwendigkeiten. Also gesellschaftliche Lebensnotwendigkeiten oder Anforderungen oder Zielkonstellationen, wie es später heißt, heißt einfach, dass in der Art und Weise, wie im Kapitalismus die gesellschaftlichen Verhältnisse produziert werden, diese Art und Weise ist in den Gegenständen und Strukturen und sozialen Verhältnissen niedergeschrieben. Wir bewegen uns jeden Tag sozusagen dadurch, benutzen sie und reproduzieren sie. Die Notwendigkeiten stecken in den Dingen und der Art und Weise, wie wir die Dinge produzieren und reproduzieren, drin. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite sind natürlich die individuellen Lebensnotwendigkeiten. Und sie macht jetzt so eine mittlere Instanz. Das nennt sie Individualitätsform und meint damit, dass zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer mit einer bestimmten durchschnittlichen Anforderung konfrontiert sind, die sie erfüllen müssen, um die Individualitätsform Lehrerin, Lehrer sein erfüllen zu können. War damals so gefasst. Diese Position der Individualitätsform in der Gesellschaft, also wo die jetzt ist, Lehrerin, Lehrer sein oder meinetwegen Arbeiterin, Arbeiter oder was weiß ich, irgendwas anderes, bestimmt das Maß an relativer Handlungsfähigkeit. Auch wieder hier der Vorgriff, relative Handlungsfähigkeit, ein Begriff, der später so nicht mehr verwendet wird. Relative Handlungsfähigkeit, also Ute unterscheidet sozusagen an Graden, zwischen Graden von Handlungsfähigkeit. Und die Konfliktpole sind jetzt mit dem Niveau an relativer Handlungsfähigkeit sich begnügen und sagen, okay, das gefällt mir zwar nicht, aber damit komme ich klar, immerhin. Denn versus, andere Seite, wenn ich jetzt es wage, einen Entwicklungsschritt zu machen, um meine relative Handlungsfähigkeit zu steigern, dann gehe ich ein Risiko ein, was möglicherweise dazu führt, dass mein Niveau an jetziger Existenzsicherung gefährdet wird. Und das könnte bedrohlich werden. Das könnte Angst machen. Und genau dieses stellt einen Konflikt dar. Die jetzige Situation ist zwar erträglich, weil sie irgendwie funktioniert, aber unbefriedigend, weil sie meiner Lebensqualität, wie ich sie eigentlich möchte, nicht entspricht. Aber der andere Schritt zu mehr Lebensqualität bedeutet ein Risiko und könnte mich auch zurückwerfen. Mit diesem Konflikt muss ich jetzt umgehen. Und sie sagt nun, diese Konflikte sind überformt durch widersprüchliche Anforderungen in der Individualitätsform, wie ich sie gerade beschrieben habe, und unterscheidet jetzt zwischen zwei Anforderungen gemäß diesem Modell, wie ich es gerade eben versucht habe zu beschreiben, nämlich zwischen allgemeinen gesellschaftlichen Anforderungen, die Gesellschaften sozusagen schlechthin immer haben, und den Anforderungen, die das Kapital hat als Vertreter des Partialinteresses. Sie identifiziert jetzt, setzt jetzt gleich die allgemeinen gesellschaftlichen Anforderungen mit Allgemeininteresse und die Anforderungen vom Kapitalstandpunkt mit Partialinteresse. Jetzt kann das Individuum sich überlegen, dass es sich mit dem Kapitalstandpunkt identifiziert und im Einvernehmen mit dessen Partialinteresse versucht, seine relative Handlungsfähigkeit zu sichern, und auf der anderen Seite die Möglichkeit, das Risiko einzugehen, allgemeinen Interessen zu verfolgen und damit Abhängigkeitsverhältnisse überhaupt aufzuheben, diesen Konflikt muss das Individuum jetzt austragen. Also Identifizierung mit Partialinteressen bedeutet natürlich auch, dass ich mich in eine abhängige Situation begebe, die auch prekär sein kann. Ich kann da auch rausgestoßen werden, kann rausfallen, verfüge ja nicht über die Bedingungen dieser relativen Handlungsfähigkeit, sondern bin abhängig. Auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, die grundsätzliche Möglichkeit, durch Zusammenschluss mit anderen allgemeine Interessen, so wie sie das hier fasst, zu verfolgen und Abhängigkeitsverhältnisse überhaupt aufzuheben, was mir ja dann eine Sicherheit bieten würde. Aber unter Bedingungen, wo eben das Partialinteresse des Kapitals, so wie sie es fasst, dominant ist, ist es natürlich ein Risiko. Ich könnte tierisch einen auf den Deckel kriegen. Und weil das so ist, sind die Angehörigen der Kapitalistenklasse kaum betroffen. Wer gestern bei der Podiumsdiskussion war, hat das auch, diesen Aspekt mitgekriegt. Wer will, kann da nochmal gesondert darüber diskutieren, ob das so stimmt. Jetzt die Unterscheidung von Angstbereitschaft und manifester Angst taucht hier jetzt wieder auf, so ähnlich wie bei Freud. Und Ute sagt auch, das ist wieder sehr ähnlich in der Fassung des Konfliktmodells. Also das Bedrohungsgefühl durch die Ahnung von könnte hilflos werden in der Situation, ist das Angstsignal. und die manifeste Angst, dann die Ausgeliefertheit an Umstände, die ich nicht mehr kontrollieren kann, sondern die mich kontrollieren, die dann als Vorgänge dritter Person sich hinter meinem Rücken durchsetzen können. Ute fasst das jetzt so zusammen, die Konfliktangst, also die Angst, einen Konflikt einzugehen, ist eigentlich immer die Angstbereitschaft oder die Angst vor den Folgen des eigenen Handelns, die die relative Handlungsfähigkeit gefährden kann. Sie macht nun zwei Pole auf und sagt, es gibt jetzt angesichts dieses Konflikts Sicherung unter dem niedrigen Niveau versus Risiken, ein höheres Niveau überhaupt zu erreichen. Unter diesen Bedingungen gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich die realistische Konfliktverarbeitung, so nennt sie das, und die bloße Konfliktbewältigung. Realistische Konfliktverarbeitung für sie ist das Herbeiführen einer eindeutigen emotionalen Gesamtwertung durch adäquate, also angemessene Kognition der Konfliktpole, emotionaler Teilwertung und Erhöhung des Realitätsbezugs. Also wenn ich kapiere, wie die Welt wirklich beschaffen ist mit ihren wirklichen Konflikten und mich darin dann positioniere, dann kann ich auch wieder eine eindeutige emotionale Gesamtwertung bekommen, die mich den Konflikt realistisch, die mir die Möglichkeit gibt, den Konflikt realistisch zu verarbeiten. Die Verarbeitung selber dann bedeutet Handeln, das hat wieder Konsequenzen und so, aber erstmal kann ich mich eindeutig positionieren in dem Konflikt. Konfliktbewältigung hingegen bedeutet, auch wieder zu einer emotionalen Vereinheitlichung zu kommen, aber jetzt umgedreht, eben indem ich den Realitätsbezug verringere, also eben nicht mir die wirklichen Quellen des Konflikts klar mache, nicht die Erkenntnisse bekomme, sondern abwehre, verkenne, leugne, umdeute, um den Konflikt zu emotional so klein zu machen oder so zusammenzuschrumpfen oder wegzudeuten, dass er mich emotional nicht belastet. Also, ich stelle mich oder ich verdränge es. Ich versuche mich emotional eindeutig in dem Konflikt, was ja auch Offenheit heißt, der Konflikt ist damit ja nicht weg, zu positionieren, oder ich versuche ihn wegzukriegen, wegzudeuten durch Abwehr und Verringerung des Realitätsbezugs. Diese Abwehr ist natürlich selber wieder etwas, was mir auch bewusst werden kann, oder ich kann eine Ahnung davor kriegen und ich muss mich jetzt, wenn ich eine Ahnung davor kriege, könnte das ja heißen, ich könnte auch mich selber emotional aufgefordert sehen, die Abwehr sein zu lassen und mich doch den Realitäten zu stellen. Wenn ich das aber nicht will im Modus der Bewältigung, muss ich die Abwehr abwehren. Oder die Kenntnisnahme, sowohl kognitiv wie emotional, muss ich selber wieder abwehren. Und die abgewehrte Abwehr kann ja wieder selber bewusst werden, die muss ich wieder abwehren. Und so weiter. Das ist also ein Zyklus des Abwehrens von emotional-kognitiven Hinweisen darauf, dass ich mich im Modus der bloßen Bewältigung und Verdrängung befinde, was ich wiederum verdrängen und abwehren muss, um meine emotionale Stabilität in der Weltgesamtwertung konstant zu halten. Und das ist natürlich die Gefahr, dass sich das immer mehr in sich reinschraubt, immer mehr, immer tiefer geht, immer mehr dann auch abgewehrte Realitätsaspekte, die schon kaum noch einen Bezug zu dem wirklichen Konflikt haben, aber trotzdem abwehren muss, weil sie in der Kette den Verweis darauf geben, dass ich dann mich in eine Situation der Regression bringe oder des Entstehungs von psychischen Krankheiten. Also das ist der Ansatz der Erklärung der Entwicklung von psychischen Krankheiten. Eine perpetuierte Abwehr von Abwehr. Diese Konfliktbewältigung, sagt sie nun, ist im Interesse des Kapitals, und es gibt auch ideologische Angebote der Abwehr, nämlich zum Beispiel das Angebot, diese Verhältnisse sind unumstößlich und überhaupt nicht veränderbar. Wieso sollst du dir überhaupt sowas vorstellen, wie es könnte Verhältnisse geben, unter denen es keine Abhängigkeiten mehr für niemand gibt? Diese Lebensmöglichkeiten, die du dir vorstellst, die kannst du nie erreichen. Oder ich selber individuell habe gar nicht die Möglichkeit, die Fähigkeit, ich bin zu blöd, ich bin zu schwach, ich bin zu klein, ich kann das nicht, ich kann das nicht erreichen. Das sind ideologische Angebote, sagt sie, um genau sich selber in diesem Abwehrmodus zu bewegen. Das Proletariat hat nun einen anderen Standpunkt, hat grundsätzlich, analytisch von ihr so bestimmt, den Standpunkt der Konfliktverarbeitung, weil das Proletariat hat ja das Interesse an der Befreiung von allen und damit das Interesse an realistischer Konfliktverarbeitung, also das prinzipielle Interesse, die gesellschaftliche Wirklichkeit voll zu erkennen und darin die individuelle Entfaltung zu suchen. War so. Sie fragt sich nun, okay, wie kommen wir jetzt an die Frage des Unbewussten ran und entwickelt den Begriff des Unbewussten vom Begriff des individuellen Bewusstseins. Was ist individuelles Bewusstsein? Individuelles Bewusstsein bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen Bewusstsein der Realitätskontrolle und Gesetzeseinsicht. Also eine Gesellschaft produziert gesellschaftliche Denkformen, in denen sie sich selber denken kann. Also entwickelt gesellschaftliches Bewusstsein, mit dem sie ihre eigene Wirklichkeit gestaltet und kontrolliert. Und wenn ich sozusagen auf dem Stand des gesellschaftlich möglich Denkbaren bin, dann habe ich sozusagen, ist mein individuelles Bewusstsein mit dem gesellschaftlich möglich Denkbaren und gesellschaftlichen Bewusstsein in Übereinstimmung. Dann gibt es keinen Grund, da irgendwie noch andere Dinge zu verdrängen. Sie unterscheidet jetzt Nichtbewusstes und Unbewusstes. Nichtbewusstes wäre das, ich kann ja nicht alles wissen, wenn ich hinter dem gesellschaftlich möglichen Bewusstseinszustand zurückbleibe, was aber noch kein Problem sein muss. Problematisch wird es, wenn ich die subjektive Notwendigkeit des Nutzens von gesellschaftlichen Denkmöglichkeiten habe, diese aber nicht zur Geltung kommen lasse, sondern abwehre, eben um den Konflikt zu vermeiden. Also ihr merkt schon, dass da auch ein gewisser Schematismus drin steckt, aber ich will es halt so darstellen, wie es damals diskutiert wurde. So, die Abwehrproblematik hatte ich eigentlich schon beschrieben, deswegen kann ich da jetzt schneller drüber hinweggehen. Das ist eben genau diese Notwendigkeit der Verdrängung des Verdrängten. Ne? Das, was ich verdränge, muss ich in irgendeiner Form ja als zu Verdrängendes trotzdem irgendwie wahrnehmen. Also in irgendeiner Form spüre ich das, ahne ich das oder irgendwie schlägt sich das nieder. Und wenn das aber mich verweist darauf, so wie sie sagt, in Richtung realistische Konfliktbearbeitung und das ist aber bedrohlich für mich, dann muss ich das irgendwie wegkriegen und muss es wieder abwehren. Gefährliche Emotionen nennt sie das, also emotionale Hinweise darauf, dass ich mich schon in der Abwehr befinde, muss ich wieder abwehren und so weiter und so fort. Abwehr entsprechender Kognition, also bestimmter Denkform. Abwehr dessen, was ich bereits vielleicht schon erfahren habe, muss ich abwehren, zum Beispiel, wenn ich weiß, eigentlich geht es auch anders, weil ich habe es schon anders erlebt, aber jetzt kommt mir das bedrohlich vor, dann muss ich auch meine Gedächtnisinhalte sozusagen abwehren, etc. Also viele Dimensionen der Abwehr, die nötig sind, um meine emotionale Gesamtwertung, also mein Gefühl, wie ich mich jetzt bewege, konstant halten zu können, stabil halten zu können. Das bedeutet permanenten Energieaufwand. Ich muss permanenten Aufwand betreiben, um Abwehr vorsorglich permanent zu betreiben. Zitat, die Handlungen eines hochgradig von seinem Unbewussten bestimmten Menschen fehlt der innere Zusammenhang. Seine emotionalen Reaktionen und Handlungsbereitschaften sind partiell seiner Kontrolle entzogen und erscheinen undurchschaubar und verselbstständigt. Wenn ich immer mehr abwehre und nicht nur auf dieser unmittelbaren Realitätsbezugsebene, sondern auf der vermittelten, also die Bezüge werden immer vermittelter, dann ist auch nicht mehr klar, wie was zusammenhängt und warum ich überhaupt noch was abwehre. Es ist nur noch, schlägt sich nur noch emotional nieder, dass da irgendwas Kritisches ist. Dann muss ich natürlich auch entsprechende Kognition und Gedächtnisinhalte, hatte ich gesagt, verdrängen. Das heißt, ich partialisiere auch mein Wissen. Das, was mir vorher als Zusammenhang das Weltwissen erschienen ist, muss ich jetzt zerlegen, weil Zusammenhang bedeutet auch immer Verweis auf die andere Möglichkeit, auf die andere Handlungsmöglichkeit. Die muss ich aber abschneiden, sozusagen partialisieren, ich muss den Zusammenhang unkenntlich machen, um eben das Bedrohliche, was darin steckt, dass es da noch was anderes gibt, was aber Risiko bedeutet, abzuwehren und wegzuschieben. So kommt es dann auch, oder kann es kommen zu unbeeinflussbaren Vorgängen, die in mir ablaufen, also das kann dann auch einen sich verselbstständigenden, quasi automatischen Vorgang bedeuten, was ich dann als Vorgang dritter Person empfinde. Also nicht mehr ich mache es, weil ich kann mir ja nicht klar machen, dass ich da jetzt gerade abwehre. Diese Tatsache, dass ich das tue, muss ich ja gerade wieder abwehren, muss ich ja wieder unbewusst machen. Und dadurch, dass ich es mir unbewusst mache, ist es auch für mich etwas, was an mir geschieht. was nicht ich tue, obwohl ich es tue, sondern genau das ich tue, muss ich unbewusst machen und damit geschieht es an mir als Vorgang von außen, der an mir abläuft, der mir erscheint, der mir auch dann tatsächlich, was weiß ich, als Stimmen erscheinen kann, die mir sagen, was ich jetzt tue und so weiter und so fort. Also bis eben hin in Formen dessen, was man dann psychische Krankheiten nennen kann. Vorgang dritter Person wird das genannt. Jetzt realistische Konfliktverarbeitung. Wie komme ich dazu? Indem ich nützliche Forderungen als Selbstanforderungen übernehme. Was sind nützliche Forderungen? Sie sagt, die Nützlichkeit muss objektiv sein und nicht bloß ideologisch vorgespielte Funktion vom Kapital, was mich natürlich über den Tisch ziehen will, sondern es muss objektiv nützlich sein, also von der Seite der allgemeinen Interessen herkommen, also allgemeingesellschaftliche Funktion auf dem Weg zum Sozialismus, Kommunismus. Als Beispiel, ein ganz kleines Beispiel nennt sie, es ist objektiv nützlich, dass Kinder lernen, ihre Ausscheidungsvorgänge zu kontrollieren. Fragezeichen, für wen? Das hat Nancy wirklich als konkretes Beispiel und sagt deswegen, das Kind muss lernen, diese objektiv nützliche Forderung als Selbstanforderung zu übernehmen. Daraus formt sie einen positiven Begriff von Erziehung. Ihr wisst vielleicht, dass die kritische Psychologie heute ein sehr kritisches Verhältnis zum Begriff und Konzept von Erziehung hat, dass sie die Erziehungsförmigkeit als soziale Beziehungsform ablehnt. Damals war das noch so, dass unterschieden wurde zwischen richtigen und falschen Erziehungszielen. Die richtigen Ziele sind solche, die mich zum Kommunismus-Sozialismus führen, weil sie objektiv nützlich sind. Die falschen sind solche, die vom Kapitalstandpunkt her rühren und mich davon abhalten sollen, meine Bedürfnisse zu erkennen und umzusetzen. Nun kann es aber so sein, dass die Eltern nicht klug genug sind, das eigentlich Richtige auch richtig und angemessen dem Kind beizubringen. Also dass sie sagt dann, nicht genug Kenntnisse von richtiger Erziehung haben und grundlos jetzt das, was eigentlich richtig ist, den Kindern als äußeren Zwang aufoktroyieren, sodass die eigentlich richtigen Ziele trotzdem als fremde Anforderungen von außen kommen. Also Eltern können trotzdem als Bedürfnisunterdrücker auftreten und gleichzeitig sind sie natürlich die Liebegebender, die Versorgenden und Schützenden und so weiter, Bieter. Und das muss in Kindern Konflikte hervorrufen. Dieser äußere Zwang, wenn der jetzt verinnerlicht wird, dann erscheinen die eigenen Bedürfnisse, die eigenen kindlichen Bedürfnisse als unberechtigt, unmoralisch. Das ist dann der Ansatzpunkt für die Entstehung von diesen Instanzen wie Gewissen über Ich und so. Also blinder Vollzug der Gebote, deren Nützlichkeit ich nicht als Selbstanforderung übernommen habe, führen zur Entstehung von Über-Ich. So war die Problematik von Erziehung, Entstehung von Über-Ich damals gefasst. Da steckt schon drin die Erkenntnis, dass eben äußere Anforderungen, die ich machen soll und als freiwilliges übernehme, als meine eigene Anforderung, als innerer Zwang zu fassen sind. Also das ist im kritisch-psychologischen Modell auch heute noch so. Äußere Anforderungen, die ich zu den meinen mache und meine als meine Anforderungen zu realisieren, werden als innerer Zwang bezeichnet, dem die Motivation gegenübersteht, die wirkliche Motivation. Weil aber jetzt das Über-Ich schon errichtet wurde, weil diese äußeren, objektiv nützlichen Anforderungen nicht als solche erkannt wurden, sondern mit Schuld und Scham und moralischen Verboten und so weiter belegt sind, entsteht eben dieses Über-Ich als Kontrollinstanz, diese erstmal blind übernommenen Anforderungen erfüllen zu wollen, um die Liebe der Eltern nicht zu verlieren, entsteht dieses Über-Ich als Kontrollinstanz. Ute Utzerkamp übernimmt also den Begriff des Über-Ichs und verwendet ihn positiv mit der Anmerkung, dass sie sagt, ich verwende erstmal den Begriff so, vielleicht finden wir später was Besseres dafür. Sie sagt nun, genau darin liegt aber eine Vorbereitung auf die Fremdbestimmtheit in gesellschaftlichen Verhältnissen, indem Kinder das lernen. Wobei das Kapital in einem Dilemma steckt, also vorher hatte ich ja gesagt, das Kapital hat eigentlich ein ideologisches Interesse daran, die Leute in dem Modus von Bewältigung zu halten und nicht der Überschreitung in Richtung verallgemeinerter Bedürfnisbefriedigung. Sie sagten aber, das Kapital kann auch nicht daran interessiert sein, die Leute klein und blöd und unentwicklungsfähig zu halten, sondern es muss gleichzeitig sie fördern und behindern. Fördern darin, dass sie ihre, würde man heute vielleicht sagen, operativen Fähigkeiten entfalten, behindern darin, dass sie ihre Bedürfnis, dass sie Verhältnisse anstreben, unter denen Bedürfnisbefriedigung für alle unbeschränkt möglich ist. Okay, jetzt nochmal Bezug auf Freud, ist dann, das kann man, sie sagt, dieses versagende Moment darin kann man nicht als mit individueller Vergesellschaftung gleichsetzen, sondern eigentlich ist die Über-Ich-Bildung ein Ausdruck der Behinderung der vollen Vergesellschaftung. Macht dann zwei Begriffe auf, das eine nennt sie positive Persönlichkeitsentwicklung, wenn es gelingt, eben auf den Pfad der Konfliktverarbeitung zu kommen. Fehlentwicklung der Persönlichkeit ist dann, wenn sich sowas wie ein Über-Ich ausbildet. Also es gibt dort auch noch explizit einen Begriff von Persönlichkeit, der später auch in dieser Deutlichkeit nicht mehr auftaucht, mit positiv und negativ. So, mal jetzt meine letzte Folie zu Ute Osterkamp. Schuldgefühle treten auf, wenn der Widerspruch erfahren wird zwischen diesen kritischen Handlungstendenzen und den verinnerlichten Geboten und Verboten. Also kritische Handlungstendenzen, die mich darauf hinweisen, da gibt es noch was anderes. Minderwertigkeitsgefühle dann, wenn ich eine Diskrepanz erfahre zwischen den Selbstanforderungen, also dem Ich-Ideal, wo ich eigentlich hin will, und meinen individuellen Möglichkeiten. Ich kann das nicht, ich sehe mich davon überfordert. Sie sagt nun, Schuldgefühle und Minderwertigkeitsgefühle sind nicht notwendig an Über-Ich und an diesen Bewältigungsmodus gebunden, sondern auch bei realistischer Konfliktverarbeitung können Schuldgefühle auftreten. Bewusste Schuldgefühle, so nennt sie die dann, bewusste Schuldgefühle resultieren aus bewusst übernommenen Selbstanforderungen und die sind der Motor für die Erfüllung notwendiger gesellschaftlicher Anforderungen. Und sie sind die Kehrseite interpersonaler Verantwortung. Also wenn ich die Verantwortung für die Zukunft der Menschheit übernehme, indem ich auf dem Pfad der realistischen Konfliktbearbeitung bewusste Schuldgefühle eingehe, weil eben die Verhältnisse dann doch aktuell nicht so sind, dann ist das verständlich, erklärbar. Aber, Zitat, derartige Schuldgefühle, bewusste Schuldgefühle, sind jeweils durch Selbstkontrolle, Fähigkeitsentwicklung und so weiter geplant und ohne Rest zu überwinden. Ute hat noch viel mehr dazu geschrieben, vor allen Dingen zum Bereich von Sexualität, Möglichkeiten von Therapie, zur Neurosenlehre und so weiter und so fort. Das lasse ich jetzt alles weg, weil es würde viel zu viel werden. Sondern fasse das jetzt kurz zusammen, komme dann zur Grundlegung und dann können wir diskutieren. Die ganze Diskussion in der Motivationsforschung ist sehr stark auf die Bedingungsseite fokussiert. Also sie diskutiert eben sehr stark Klassenherrschaft, die Position, Individualitätsform und die relative Handlungsfähigkeit. Was völlig noch fehlt, was nicht vorhanden ist, ist der ganze Gründediskurs, was dann erst später mit der Grundlegung entwickelt wurde. Also die Frage, was haben die Individuen eigentlich für Gründe, wie zu handeln? Sondern sie erklärt, versucht es immer von der Bedingungsseite her zu erklären. In der Klassenherrschaft, in der Individualitätsform gibt es die Anforderungen. Diese Anforderungen kann ich jetzt übernehmen oder nicht übernehmen und die kann man unterscheiden in nützlich und ideologisch und so weiter. Sie diskutiert es immer von der Seite her und nicht, was habe ich eigentlich für Gründe, mich dazu zu verhalten. Sie setzt Allgemeininteressen mit gesellschaftlichen Anforderungen gleich und Partialinteressen mit Kapitalanforderungen. Konflikte entstehen aus blinden, erzwungenem Durchsetzen sowohl von berechtigten wie unberechtigten Fremdanforderungen, aber es sind Fremdanforderungen. Sie hat einen positiven Erziehungsbegriff und sagt, es ist nur eine Frage der richtigen Ziele in der Erziehung und nicht der Erziehungsform als solcher. Der Konflikt entsteht aus dem Begnügen relativer Handlungsfähigkeit mit dem Wagen, mehr Lebensqualität zu erreichen. Konfliktverarbeitung oder Konfliktbewältigung ist auf dieser Grundlage dann möglich. Die bloße Bewältigung setzt dann aber die dynamische Abwehr in Gang. Es reicht nicht aus, das einfach nur in mein unbewusstes Schubkästchen zu packen, sondern ich muss dafür permanent Energie aufwenden. Und das führt zur Entstehung von Über-Ich durch die eben fortgesetzte Abwehr von Hinweisen auf das Abgewehrte, Abgewehrte, Abgewehrte. Jetzt der Übergang zur Grundlegung in der Psychologie. Hier gibt es jetzt zum einen eine klare Unterscheidung von Kategorie und Beschreibung. Das war bei Ute noch nicht so eindeutig. In der kritischen Psychologie wird unterschieden zwischen analytischen Begriffen, die als solche nicht die Realität, so wie sie ist, beschreiben, sondern die dazu dienen, die beschreibbare Realität aufzuschließen, also zu verstehen. Und dann verwendet man andere Begriffe, um das, was dort aufgeschlüsselt wurde, zu beschreiben. Also deswegen Unterscheidung zwischen Analyse und Beschreibung. Wird auch immer wieder verwischt, aber grundsätzlich ist es in der Grundlegung klar vorhanden. Das war bei Ute noch nicht so. Die Kategorienstruktur, Begriffsstruktur, Begriffskonzept wird ziemlich stark umgebaut. Es wird nicht mehr verwendet Individualitätsform, relative Handlungsfähigkeit und Erziehungsförmigkeit als Konzept, sondern die Kategorien werden entlang der doppelten Möglichkeit arrangiert. Doppelte Möglichkeit heißt, entweder Handlungsräume zu nutzen oder sie zu erweitern, unter Bedingungen zu handeln oder die Bedingungen des Handelns zu verändern. Jetzt treten in der Grundlegung Kategorienpaare an diese Stelle, im entlang der doppelten Möglichkeit, restriktive versus verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Also Handeln unter Bedingungen oder Zugriff bekommen wollen auf die Bedingungen des Handelns. Und das für alle psychischen Dimensionen. Das Unbewusste wird gefasst im Modus restriktive Handlungsfähigkeit, also Handeln unter Bedingungen, unter Akzeptanz der Bedingungen und mit dem Konzept der Selbstfeindschaft verbunden. Alles schon angelegt bei Ute, aber jetzt expliziert. Die Verdrängung als Prozess des Unbewusstmachens ist nun an die bloße Bewältigung von Konflikten gebunden und betrifft alle psychischen Dimensionen. Nicht bei Ute war das ja auch immer noch ein Aspekt von auch realistischer Konfliktbearbeitung, interessanterweise. Der Widerspruch zwischen Handeln unter bestehenden Bedingungen versus Verfügung über die Bedingungen des Handelns strukturiert jetzt also dieses Kategorien-Setting, hatte ich gesagt. Zitat: Die in der Komplizenschaft mit den Herrschenden liegende Selbstfeindschaft des sich Abfindens mit restriktiver Handlungsfähigkeit findet also ihren gravierendsten Ausdruck in der durch das eigene Handeln mitbedingten Reduzierung und Zersetzung meiner elementaren Lebensqualität. Da kommt das Arrangement mit den Herrschenden, die Komplizenschaft mit den Herrschenden rein, was einen Erklärungsplatz für die Selbstfeindschaft hat. Also indem ich mich mit den Herrschenden gemein mache, deren Interessen, die eigentlich nicht meine sind, aber im restriktiven Modus muss ich es tun, umsetze, handle ich eigentlich gegen meine Bedürfnisse, schlag mir also selber ins Genick und reduziere meine Lebensqualität, obwohl ich eigentlich was anderes erreichen möchte. Wer gestern bei der Podiumsdiskussion war, weiß, dass ich genau diesen Topos für problematisch halte, aber so ist er in der Grundlegung noch gefasst. Das heißt, dass jeder, der sich einzurichten versucht, unter den Bedingungen, nicht nur Opfer, sondern auch Komplize der Machthabenden und damit sich selbst zum Feinde wird. Strukturelle Selbstfeindschaft, würde ich das nennen. Wobei ich einen Fokus auf dieses Strukturelle legen würde. In dem Versuch, unter den Bedingungen nur klarzukommen, muss ich die Bedingungen, unter denen ich lebe, ja täglich reproduzieren und reproduziere damit genau jene Bedingungen, unter denen ich meine Handlungsfähigkeit eingeschränkt sehe. Und damit, indem ich an diesem festhalte, reproduziere ich meine eigene Eingeschränktheit, werde also mir selbst zum Feind. Das ist die restriktive Handlungsfähigkeit, während die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit dann die Perspektive der Überschreitung ist, in Richtung auf Verhältnisse, wo ich es nicht mehr nötig habe, strukturell nicht mehr nötig habe, mir selbst zum Feind zu werden, weil es Bedingungen sind, unter denen alle und damit auch ich ihre Bedürfnisse erfüllen kann, befriedigen kann. Aber hier im Modus der restriktiven Handlungsfähigkeit, in der Selbstfeindschaft erzeuge und vervielfältige ich die Umstände, die mich bedrohen. Das kann dem Individuum nicht bewusst sein und jetzt kommt etwas Neues ins Spiel in der Grundlegung, nämlich die Annahme eine Grundannahme, was Klaus Heusker Materiales a priori nennt und das lautet, der Mensch kann sich nicht bewusst schaden. Der Mensch kann sich nicht bewusst schaden, wenn er dann aber etwas tut, was ihm dann doch schadet, muss er das abwehren, verdrängen. Mit den Kategorienpaaren ist nun in der Grundlegung jede psychische Dimension mit dem Aspekt des Unbewussten im restriktiven Modus verbunden. Es ist also in der Grundlegung nicht mehr so, dass quasi, deswegen taucht es auch so wenig auf, eine Instanz des Unbewussten neben diesen psychischen Dimensionen existiert, sondern Aspekte der Verdrängung und Abwehr und so weiter durchziehen quasi alle psychischen Dimensionen und tauchen dann auch immer in diesen Kategorienpaaren auf. Es ist also eine andere kategoriale Anordnung. Zum Beispiel Instrumentalbeziehungen. Ich muss die Tatsache der Selbstschädigung abwehren, die auftritt, wenn ich andere Leute instrumentalisieren, die mich zurückinstrumentalisieren. Also Modus der Instrumentalbeziehung. Ich muss im Modus deutenden Denkens, also restriktiver Modus des Denkens, ich muss die kognitiven Einbrüche, also partielle Erkenntnisse der zweiten Alternative, ich könnte auch anders handeln, des Überschreitens, des sich Einrichtens, die muss ich abwehren. Weil wenn ich denen nachgehe, dann müsste ich mir überlegen, oh, da habe ich jetzt was erkannt, warum handle ich nicht so? Aber wenn ich so handle, Risiko und so weiter, Bedrohung, Angst und die ganzen Folgen, Abwehr. Restriktive Emotionalität, gleichermaßen die Abwehr der das deutende Denken überschreitenden emotionalen Hinweise und Verinnerlichung von Gefühlen als bloß private Gefühle. Weil die Gefühle, das ist ja der Witz der Gefühle, die sind ja eben nicht wegzukriegen, die sind ja irgendwie immer da. Ich habe die also, die sagen mir was über die Wirklichkeit, erkenntnisleitende Qualität von Emotionalität. Die erzählen mir, wie die Welt ist, wie meine Welt, so wie ich sie wahrnehme, ist. Aber jetzt muss ich die umdeuten und muss sagen, ja, die sagt mir jetzt nicht, ach, da gibt es noch eine zweite Alternative, guck dir das doch mal an, ob das nicht noch eine Handlungsmöglichkeit wäre, sondern ich deute die jetzt um und sage, ja, das hat gar keinen Weltbezug, sondern es ist meine private, merkwürdige Art und Weise, wie ich so bin. Das ist mein Privatding. Hat also keinen Weltbezug. Ich schneide den Weltbezug ab, indem ich sie privatisiere. Als eine Form des Umdeutens. Ich habe da jetzt keine lange Kette von Aufzählungen gemacht, die in der Grundlegung sind, wo er so ein bisschen beschreibt, wie man sich das vorstellen kann, was das heißt, sowas umzudeuten, abzuwehren, solche emotionalen Hinweise auf die andere Alternative. Und innerer Zwang, also im Bereich der Motivation, als Moment des Unbewussten, eben als Verinnerlichung äußerer Zwänge, das hatte ich ja schon genannt. Unbewusste Angst als Angstdurchsetztheit der kognitiv-emotionalen Weltbegegnung bei gleichzeitiger Angstverleugnung. Also das gleichzeitige Auftreten von den emotionalen Hinweisen, die angstauslösend sind, aber gleichzeitig muss ich diese Angst, die ja den Hinweis darauf geben, es gibt da noch was anderes, verleugnen. Das nennt Holzkamp jetzt unbewusste Angst, was ein merkwürdiges Mischgefühl von diffusen Hinweisen, die gleichzeitig aber nicht ernst genommen werden dürfen, weil sie in ihrer Ernsthaftigkeit wieder bedrohlich werden würden, die ich abwehren muss. Gleichzeitig kriege ich damit aber die Angst nicht weg. Und dieses Verschieben, Umdeuten, damit umgehen müssen, mit der Gleichzeitigkeit von Angsthinweisen, die ich verleugnen muss, erzeugt eben einen sehr schwierigen emotionalen Zustand, was eben die Quelle der Entstehung von Unbewusstem ist. Wichtig ist jetzt, dass hier das Unbewusste gebunden wird an den Gründediskurs, in dem gesagt wird, das Unbewusste ist begründet. Ich habe Gründe, bestimmte Dinge ins Unbewusste abzuschieben, sozusagen. Denn im restriktiven Modus gibt es eben gute Gründe, dass ich so handle, dass ich bestimmte Dinge verleugne, verdränge, abschiebe, nicht wahrhabe. Denn jedes Handeln ist begründet. Jedes Handeln. Und damit ist auch die Entstehung des Unbewussten nicht mehr irgendeine diffuse, nicht erklärbare Letztheit, triebgesteuert oder so, gar, sondern es ist gekoppelt an meine Weltbegegnung, wie ich sie wahrnehme, mit meinen Gründen, in meinen Handlungen, wie ich sie dann für mich formuliere und habe. Und mit, zu denen ich mich wieder verhalten kann und so weiter. Fazit, Grundlegung. Es gibt eine konsequente Ausarbeitung des Subjektstandpunkts, im Gegensatz zu vorher, wo es sehr dominiert war von der Objektseite, von der Bedingungsseite. Das Unbewusste wird als Implikat begründeten Handelns gefasst. Selbstfeindschaft wird als unvermeidbare Konsequenz unter Herrschaftsbedingungen gefasst. Kommt die Frage, ist das im Kommunismus dann auch noch so oder gibt es da keine Selbstfeindschaft oder Unbewusstes mehr? Dynamisches Unbewusstes ist die Folge bloß bewältigungsorientierten Handelns im restriktiven Modus. Das Unbewusste ist hier nicht mehr als Instanz gefasst. Deswegen auch nicht die Verwendung von Begriffen wie Über-Ich oder so, das sind ja Instanzbegriffe, sondern als verselbstständigte Handlungsweise, das sind jetzt meine Worte, es wird gefasst als eingeübte, begründete, verselbstständigte Handlungsweise im restriktiven Modus. Und das betrifft alle psychischen Dimensionen. Also es ist eine bestimmte Art und Weise, wie ich mit meinem Leben klarkomme. Und darin sind bestimmte sekundäre Automatisierung, so heißt der Begriff in der Grundlegung dann, also bestimmte eingeübte, eingeschliffene automatisch, quasi automatisch abrufbare Reaktions- und Verhaltensweisen auf bestimmte Situationen, mit denen ich bisher Situationen bewältigt habe, mehr oder weniger gut. Und dieses Verselbstständigen ist aber als solches nicht irgendwie eine Instanz. Man könnte das höchstens analytisch sagen, dieses Eingeschliffensein dieser wiederholten Verhaltensweisen im restriktiven Modus bezeichne ich als Unbewusstes. Aber es hat nicht mehr diesen instanziellen Charakter wie noch vorher. Das klingt jetzt so, als ob man dann im Unbewussten so ganz isolierte Dinge wären, die halt so mehrfach abgewehrt wurden und dann sind sie irgendwie da. Und gibt es da auch so Beziehungen dazwischen dann? Also zwischen verschiedenen Sachen, die ich von verschiedenen Seiten irgendwie halt verdränge, gibt es da eine eigene Dynamik im Unbewussten oder nicht? Ich würde sagen, es gibt keine eigene Dynamik im Unbewussten, in dem Sinne, wie Freud das gemacht hat, mit diesen Instanzen Ich, Es und Über-Ich, die zueinander tatsächlich in einer Dynamik stehen, wo die miteinander verhandeln, sondern ich bin das immer noch, der diese Prozesse der Abwehr und damit der Trennung oder Zusammenfügung von Informationen, des Trennen und Zusammenführens von bestimmten Komplexen, des Überlagerns und so weiter vollziehe. Ich tue das immer noch. Aber tun heißt nicht, dass mir das immer bewusst ist, sondern dieses Tun, was ich aktiv mache, kann ein Prozess des Unbewusstmachens sein. Ich würde also nicht von so einer Vorstellung ausgehen, da gibt es eben diese Instanz Unbewusstes, darin sind verschiedene Aspekte meines Lebens jetzt und die interagieren dann möglicherweise miteinander, sondern ja, ich habe es versucht so zu beschreiben, es ist eine eingeübte, in ihrer vollen Komplexität vorhandene, verselbstständigte Handlungsweise in den verschiedenen Bereichen, die für mich wichtig sind. Was weiß ich, von Liebesbeziehungen bis meinen Job, bis, ich weiß nicht, wo Konflikte auftreten können, die sich dann auch in der so überlagern, dass ich eben diese eine Art und Weise der Weltbegegnung habe. Ich habe ja nur eine. Ich habe ja nur ein Handeln. Und dieses eine Handeln drückt sich zwar in unterschiedlichen Bereichen aus, aber dieses eine Handeln wird immer aus mir und meinen verselbstständigten, unbewussten Handlungsweisen gespeist. Deswegen würde ich nicht von so einem Modell der inneren Strukturiertheit verselbstständigter Aspekte und des Unbewussten ausgehen. So, jetzt. Es gibt, ich weiß nicht, ob deine Frage auch daran hinzielt, dass bei Freud, der nimmt ja zum Beispiel beim Unbewussten bestimmte Gesetzmäßigkeiten an, das, was man meistens, glaube ich, so von Traumdeutungssachen kennt, so Verdichtung oder Verschiebung. Dann deutet man ewig aus und dann sind auf einmal viele Sachen aus meinem Leben zusammengebaut worden und man denkt, hinter der einen Person, die in meinem Traum kommt, durchaus, dann merke ich, das ist gar nicht die eine Person, sondern dahinter steckt was ganz anderes und das ist wiederum verbunden mit dem Gegenstand, den ich woanders her weiß. Das hat, sagt halt, es gibt Gesetzmäßigkeiten, die innerhalb des Unbewussten, die behauptet er, die sind intuitiv vielleicht, kann man vielleicht was mitmachen. Und darüber würde ich sagen, liegt in der kritischen Psychologie erstmal nicht so viel vor. Unabhängig, und ist aber noch gar nicht klar, ob es wirklich so ist. Also ich würde auch sagen, wenn die Psychoanalyse das die ganze Zeit behauptet, ist ja noch lange kein Beweis, dass es wirklich so ist. Aber natürlich finde ich die Frage, die du ja aufwirfst von, wie ist dieses Verselbstständige, das, was sich mir meiner bewussten Kontrolle dann entzieht, da passiert ja irgendwas. Da geht ja offensichtlich vielleicht auch was durcheinander, da verselbstständigt sich ja offensichtlich was. Da passiert etwas an mir, mit mir. Und wie das genau vollzieht und ob sich da nicht auf einmal Sachen verbinden können, das finde ich, ist, würde ich sagen, ist empirisch noch ziemlich offen und vermutlich auch kategorial offen. Das kann man behaupten, dass es bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, aber da muss man schon, glaube ich, ein bisschen mehr darüber diskutieren. Nicht nur so sich theoretische Gedanken machen, sondern eigentlich eher nochmal so eigene Erfahrungen, vielleicht gemeinsam mit anderen Leuten, wo man vielleicht glaubt, das hat was mit einem Unbewussten zu tun, analysieren, gucken, kann man da vielleicht Gesetzmäßigkeiten herausheben oder Zusammenhänge festmachen oder Zusammenhänge herausarbeiten. Aber das finde ich ist natürlich ein Riesenproblem, nämlich dann ist die Frage der Verallgemeinerung. Also wenn Freud behauptet, dass als allgemeine Gesetzmäßigkeiten im Unbewussten, zum Beispiel wie ich meinte, Verschiebung und Verdichtung. Und jetzt aber die Frage, wenn ich jetzt vielleicht anhand meiner eigenen Erfahrung, die ich mir analysiere und durchdringe und denke, da könnte es was sein, da hat sich was meiner Verfügung entzogen gehabt an mir. Später ist mir das klar geworden, ich habe da quasi wieder Kontrolle über den Teil meines Lebens, mir ist klar, was ich da vielleicht wie abgewehrt oder verdrängt habe. dann denke ich vielleicht, wie, ist es genau so und so funktioniert, hat es so und so funktioniert. Die Frage, kann ich aus dem daraus schließen, dass es in dem Unbewussten anderer Leute genauso ist? Das finde ich ist, würde ich sagen, in der kritischen Psychologie erstmal noch eine vollkommen offene Frage. Oder gibt's es gibt keine allgemeinsten Aussagen darüber. Aber die Frage ist ja schon, finde ich, richtig, also die Motivation ist mir eindeutig, die hätte ich nämlich auch sofort. Ja, wie passiert das denn da? Was passiert denn mit diesem verselbstständigten, unbewussten Persönlichkeitsanteil oder Anteilen meines Weltbezugs, der unbewusst gehalten wird? Dissoziiert da was? Kombiniert sie das zusammen, aber das... Da kommen wir jetzt in die Diskussion und vielleicht machen wir die jetzt auch und ich höre mal auf, ihr guckt vielleicht nur einfach auf die Folie der problematischen Aspekte noch und wir gehen jetzt, weil wir sowieso nicht so viel Zeit haben, in die Richtung Diskussion.